nothing is real. Hier spricht euer Sir Frank im Februar 2018 mit seiner Radiosendung Nothing is Real im Radiokombinat und getreu der Prämisse Beatles außergewöhnliche Sachen zu spielen, würdigen wir diesen Monat den 75. Geburtstag von George Harrison. It's Johnny's birthday, it's Johnny's birthday, and we would like to wish him all the very best. It's Johnny's birthday, it's Johnny's birthday, and it's so nice to have you back, so be our guest. And Johnny's birthday, we'd like to wish you all what you could wish yourself. Er heißt zwar George, aber Johnny ist ja auch okay. Hauptsache die Feierlaune und die Stimmung ist gut. Hello, I'm Michael Palin. Welcome to George Harrison, What is Life? The purpose of life is to find out who am I, why am I here, and where am I going? That's what we need answering. What I feel, I can't say. Das sind die Fragen, wenn der Abend lang wird und die Sonne untergeht, die sich jeder stellt. Danke Michael Palin von den Monty Pythons. Und wer sich fragt, welche Geräusche das am Anfang waren, das waren Computergeräusche bzw. Synthesizer. Hört mal hierhin. Diese Aufnahme, Under the Mercy Wall, stammt tatsächlich von George Harrison am Moog Synthesizer. Bereits 1969 hatten die Beatles eine Unterfirma zu ihrer Firma Apple gegründet, nämlich Zeppel oder Seppel. Und er zappelte darauf mit dem Computer. Und am Anfang dieser Radiosendung habt ihr eine Aufnahme von Beaver & Krause gehört. Und der Bernie Krause, den lernte George in Kalifornien kennen und der begleitete ihn und half ihm mit dem Moog Synthesizer Experimente durchzuführen. Das führte schließlich zu einer der ersten Moog Synthesizer Aufnahmen innerhalb eines Popsongs einer populären Band, nämlich der Beatles, in keinem geringeren Song als Here Comes the Sun von George Harrison. Hört mal genau hin, dann hört ihr nicht eine Flöte im Hintergrund oder eine Orgel, das ist ein Moog Synthesizer. Here comes the sun. 1979 komponierte George mit genügend Humor und Herz den Brudersong zu Here Comes the Sun mit dem Titel Here Comes the Moon. Und hier hört ihr ein Demo und hart reingeschnitten auch die Originalaufnahme von der Schallplatte. Solch ein Statement zu einem seiner berühmten Beatles-Kompositionen hatte er 1975 schon einmal gemacht. Auf dem Album Extra Texture ist der Song drauf, This Guitar Can't Keep From Crying. Hier hat er, wenn ihr euch erinnert, den Song While My Guitar Gently Weeps aktualisiert, würde ich mal sagen. So wie man bekannterweise inzwischen weiß, ist das berühmte Solo auf dem While My Guitar Gently Weeps im Beatles Studio von Eric Clapton eingespielt worden. Und hier habe ich eine Aufnahme beigelauscht, die 1992 passierte, als Ringo und George ins Studio gingen und sein junger Sohn Dani mit George im Chor sang. Und zwar den jetzt kommenden Song This Guitar Can't Keep From Crying, die Solo-Gitarre allerdings spielt Dave Stewart. Ja, ja, ja, der von den Eurythmics. You're trying to see with a day. Not guilty. And I know you for the rest. I'm not trying to steal your best. Das war Georgians Demo, gespielt 1968 im Studio für alle Beatles, um ihnen seinen neuen Song vorzustellen, Not Guilty. Sie haben ihn noch aufgenommen, aber er fiel aus dem damalig produzierten weißen Doppelalbum heraus, weil das Revolution No. 9 Stück so viel Zeit in Anspruch nahm. Nun ist diese Aufnahme Not Guilty von den Beatles auf dem Album The Beatles Anthology 1996 veröffentlicht worden. Heute zu Ehren Georgiens möchte ich aber eine andere, ungemischte Aufnahme von den Beatles spielen. Not Guilty von den Beatles 1968. Und danach hört ihr sofort Not Guilty, aber von George Harrison auf seinem Soloalbum, später, 10 Jahre später, realisiert. In your way while you're trying to steal the day. Not guilty, and I'm lonely for the rest. I'm not trying to steal your bed. I'm not trying to be small, but I only want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me said, not guilty. Not guilty for being down your street, getting underneath the feet. Not guilty. Handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you've heard me said, not guilty. Like a freak, making friends with every Sikh. Not guilty for leading you astray on the road to Madeleine. I won't upset the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me say, not guilty. of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. I'm not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me said, I'm not guilty. Street, getting underneath your feet, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. Doo-doo-doo. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me say, with every Sikh, not guilty. For leading you astray on the road to Madeleine. I won't upset the apple cart, I only want what I can get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me said, I'm not. Alles sich immer dem Ende zuneigt, auch so diese Sendung. Nun wollen wir zum Abschluss des schönen Geburtstags nachmittags für George einen Song spielen, der absolut Rarität ist, Down to the River, den er 1971 mit einer dicken, bicken Band zusammenstellte. Viel Spaß. I Goodbye für heute, liebe Jungs und Mädchen. Schaltet auch nächsten Monat wieder ein bei Nothing is real. Und George, spielst du uns noch den einen Song? Play it again, man. Since it's been clear, here comes the sun.